gewinnt die Eisigkeit. Schneeflocken neben Ulus weiß. Und schweigend steht der Wald, jeder Laut erstarrt zu Eis. Die Einsamkeit in Dunkelheit soll unser Lager sein. O Liebste mein, auf ewig bin ich dein. Der Blick, wie ihn nicht der Kuss verlangen, stieber kaum. Wir sinken hin ins weiche Weiß unter einem Baum. Auf unsere Haut die Flöckchen zart zerschmelzen rasch und leis. O Liebste mein, wie brennt die Lust so heiß. In ewigem Schnee, in ewiger Nacht, in finstre Einsamkeit sind wir ein, so Liebste mein, für alle Zeit. In ewigem Schnee sind wir getraut, für immer bist du mein, mein wunderschönes, liebstes Weib.